Lektion 9, Übung M. Beispiel. Das ist mir zu kurz. Also nicht lang genug. Also nicht lang genug. Also nicht lang genug. Bitte beginnen Sie. Das ist mir zu kurz. Also nicht lang genug. Das ist mir zu schlecht. Also nicht gut genug. Das ist mir zu langsam. Also nicht schnell genug. Das ist mir zu spät. Also nicht früh genug. Das ist mir zu klein. Also nicht groß genug. Das ist mir zu dunkel. Also nicht hell genug. Das ist mir zu kompliziert. Also nicht einfach genug. Das ist mir zu wenig. Also nicht genug. Danke.